Deutschlandradio Kultur. Kriminalhörspiel. Ross McDonald wurde vor 100 Jahren am 13. Dezember 1915 in Los Gatos, Kalifornien, geboren. Neben Dashiell Hammett und Raymond Chandler gilt er als einer der wichtigsten Vertreter der harten Schule des Detektivromans. In den 1950er Jahren entwickelte er die Figur des Privatdetektivs Leo Archer. Ross McDonald, der mit der Kriminalschriftstellerin Margaret Millar verheiratet war, starb 1983. Mörder ohne Waffe. Ein Kriminalhörspiel nach der Erzählung Wild Goose Chase von Ross McDonald. Aus dem Amerikanischen von Hubert Daimann. Hörspielbearbeitung Hans Bräunlich. Musik Peter Keitzer und mit Christian Brückner als Lou Archer. Flugzeug dreht in Richtung Küste und verliert an Höhe. Die Stadt taucht zwischen Meer und Bergen auf. Eine kleine Stadt, wie aus Zuckerwürfeln gebaut. Dazwischen kriechen Autos wie bunte Käfer umher und Strichmännchen bewegen sich auf hellen Fußwegen. Schon wenige Minuten später dränge ich ebenfalls mit der Menge vorwärts. Die Frau wartet, wie verabredet, am Ausgang des Flugplatzes. Sie ist hochgewachsen und blond. Ihr Gesicht verbirgt sie hinter einer sehr großen Sonnenbrille. Mr. Lou Archer? Ich nicke und warte darauf, dass sie sich vorstellt. Gestern am Telefon hat sie mir ihren Namen nicht sagen wollen, sondern mich nur gedrängt, schnellstens herzukommen. Entschuldigen Sie, wenn ich ja heute meinen Namen nicht nenne. Ich kann es mir nicht leisten. Es ist ohnehin schon riskant genug, Sie zu engagieren und hier zu treffen. Ich mustere sie gründlich und frage mich dabei, ob dieser Job wieder mal die Jagd nach einem Phantom wird. Die Frau trägt ein elegantes und teures Kostüm. Ihre Frisur und sonstige Aufmachung lassen allerdings vermuten, dass sie in einen Hurrikan geraten sein muss. Als sie ihre Sonnenbrille kurz absetzt, weiß ich, der Sturm tobt in ihrem Innern. Sie müssen mir helfen. Was für ein Problem haben Sie? Wir sprechen gleich darüber. Ich folge ihr zum Cadillac. Vorn sitzt ein kleines Mädchen, dessen Haltung und Gesicht einer Porzellanpuppe gleichen. Mit einem Blick auf das reglose Kind führt die Frau mich ein paar Schritte beiseite. Jenny braucht es nicht zu hören. Sie ist zwar erst 4, doch Kinder verstehen oft mehr, als man vermutet. Sie holt Tiefluft wie ein Schwimmer, der sich gleich ins Meer stürzen will. Hier findet gerade ein Prozess statt gegen einen Mann. Es heißt, er habe seine Frau ermordet. Glenway Cave. Sie kennen ihn. Nein, ich habe die Geschichte nur in der Zeitung verfolgt. Dann wissen Sie vielleicht auch, dass er heute als Zeuge vernommen wird. Wahrscheinlich genau in diesem Augenblick. Mr. Cave ist ein Freund von Ihnen? Sagen wir, ich bin an seinem Schicksal interessiert. Und Sie glauben, dass er unschuldig ist? Habe ich das gesagt? Indirekt schon. Sie sagten, es heißt, er habe seine Frau ermordet. Das spielt keine Rolle, was ich glaube. Wichtig ist nur, was die Geschworenen glauben. Können Sie sich vorstellen, dass Sie ihn freisprechen? Der durchschnittliche Geschworene hat eine Abneigung gegen Männer, die der eigenen Frau den Kopf mit einer Schrotflinte wegpusten. Ich würde glauben, ihr, Mr. Cave, hat eine verdammt gute Chance, die Gaskammer von innen zu sehen. Sie meinen wirklich, er könnte... Ihre Nasenlöcher weiten sich und sie reißt erschreckt die Augen auf, als würde sie gerade selbst eine Dosis des tödlichen Gases einatmen. Ihr Gesicht wird leichenblass. Das darf nicht sein. Unmöglich. Wieso? Die Anklage hat eine Menge belastendes Material zusammengetragen. Motiv, Gelegenheit und Waffe. Motiv? Im Gegensatz zu Cave war seine Frau vermögend, oder? Und beide waren allein im Haus. Die Schrotflinte ist nachweislich Caves Eigentum und auf seinen Autohandschuhen hat man Pulverspuren festgestellt. Sie haben offenbar genauestens den Prozess verfolgt. Jedenfalls so gut ich es von Los Angeles aus konnte. Natürlich sollte man auf Zeitungsberichte nicht zu viel geben. So eine Story schreibt und liest sich einfach besser, wenn man einen Schuldigen hat. Er ist unschuldig. Hoffen Sie es nur? Oder wissen Sie, wer Ruth Cave ermordet hat? Nein, selbstverständlich nicht. Erwarten Sie, dass ich den wahren Täter für Sie finde? Es dürfte ziemlich schwierig sein. Der Mord liegt Monate zurück. Außerdem interessiert mich nicht, wer die Frau getötet hat. Ich kannte sie ja kaum. Ihren Mann scheinen Sie umso besser zu kennen, oder? Wie viel hängt von dem Eindruck ab, den er im Zeugenstand macht? In einem Mordprozess einiges. Sie haben sicher schon viele Mordprozesse miterlebt. Zu viele. Offenbar wartet noch einer auf mich. Ich kann dort nicht hingehen. Deshalb sollen Sie für mich die Geschworenen beobachten und beurteilen, wie Glenn's, also wie Mr. Caves Aussage auf die Geschworenen wirkt. Falls Sie glauben, dass er freikommt, müssen Sie mich bitte sofort informieren. Was ist, wenn ich das nicht sagen kann? Ich erwarte nur ein Ja oder ein Nein. Und bin entschlossen, mich nach Ihrem Urteil zu richten. Wozu entschlossen? Zum Äußersten, wenn sein Leben wirklich in Gefahr ist. Gut, ich will sehen, was ich tun kann. Wo erreiche ich Sie? Ich melde mich bei Ihnen. Im Rubio Inn habe ich ein Zimmer für Sie reservieren lassen. Doch erst einmal setze ich Sie vor dem Gericht ab. Ach ja, das Geld. Als sie ihre Handtasche öffnet, sehe ich einen Revolver darin schimmern. Wie viel? 150 als Anzahlung genügen. Ich gebe Ihnen 200. Wir gehen zum Wagen und sie deutet auf den rechten Rücksitz. Ich versuche, einen Blick auf die Zulassung an der Steuersäule zu werfen, aber die Kunstlederhülle ist leer. Das kleine Mädchen auf dem Vordersitz dreht sich neugierig zu mir nach hinten um. Hallo, wer bist du? Ja, aber Jenny, wer wird denn so neugierig sein? Das ist Mr. Archer. Und wo ist Daddy? In Pasadena, Schatz, das weißt du doch, nun sei brav. Der Motor brüllt zornig auf und der Cadillac schießt mit einem Satz auf die Straße. Es ist 11 Uhr, als ich das Gerichtsgebäude betrete. Die Räume des Schwurgerichts liegen im zweiten Stock. Ich setze mich in die letzte Reihe. Mehrere Prozessbesucherinnen starren mich böse an. Dabei habe ich keinen Gottesdienst gestört. Nein, der Prozess gleicht eher einer alten Stammeszeremonie in einer prähistorischen Höhle. Die Fenster im Gerichtssaal sind mit roten Vorhängen zugezogen. Die riesigen Deckenlampen werfen ein bleiches Licht sowohl auf den grauen Richterkopf als auch auf den Mann im Zeugenstand. Glenway Cave ist ein kräftiger und gut aussehender Bursche von Anfang 30. Vor seiner Inhaftierung hat er garantiert noch kräftiger und besser ausgesehen. In den 4 Monaten seiner Untersuchungshaft muss er allerdings einiges an Gewicht verloren haben. Sein Anzug hängt ihm verdammt locker am Körper herum. Der Mann passt zu dieser Zeremonie. Er sieht wie das typische Opfer aus. Fahren Sie mit Ihrem Verhör fort, Mr. Harvey. Danke, Euer Ehren. Ich kenne den Anwalt des Angeklagten, diesen Mann mit seinen breiten Schultern und dem strohgelben Bürstenhaarschnitt. Ich hatte mit Rodney Harvey schon mehrmals zu tun. Nicht zuletzt deshalb habe ich diesen Prozess in der Presse so aufmerksam verfolgt. Grund für die, nun sagen wir mal, nicht sehr harmonische Atmosphäre an jenem 19. Mai. Es gab also Unstimmigkeiten zwischen Ihnen und Ihrer Frau. Ja, ziemliche. Das habe ich Ihnen doch bereits gesagt. Worum ging es bei dieser Unterhaltung? Es war mir ein Streit. Ein ziemlich heftiger Streit sogar. Aber doch nur verbaler Art. So wie man sich eben manchmal in Rage redet. Wie es jedem von uns passieren kann. Einspruch! Oder? Vom Tisch des Anklägers meldet sich ein Mann mit scharf geschnittenen Gesichtszügen zu Wort. Eine Geschworenen irreführende Frage. Einspruch stattgegeben. Die Frage ist nicht zur Kenntnis zu nehmen und aus dem Protokoll zu streichen. Bitte, Mr. Harvey, fahren Sie fort. Dann erzählen Sie uns doch einfach mal, was an jenem Abend gesagt worden ist, Mr. Cave, von Anfang an. Ich kann mich natürlich nicht wörtlich erinnern. Es war eine ziemlich erregte Szene. Sagen Sie uns ruhig mit Ihren Worten, worüber Sie mit Ihrer Frau gesprochen haben. Über die Zukunft. Über unsere Zukunft. Ruth wollte mich verlassen. Wegen eines anderen Mannes. Das überraschte Raunen der Zuschauer im Saal klingt wie das Gesumme von Insekten. Ein paar Sitze rechts von mir beugt sich eine junge Frau nach vorn. Sie trägt am Gürtel ihres Kleides ein bunt künstlicher Veilchen. Ihre Augen sind voller Spannung auf Caves Gesicht gerichtet. Inmitten der schlampigen alten Furien um sie herum scheint sie hier eindeutig fehl am Platz. Ihr interessanter Kopf hat einen zarten Knochenbau. Ihr extrem kurzer Haarschnitt hebt das besonders hervor. Als sie zufällig in meine Richtung sieht, treffen sich unsere Blicke. Ich erhebe Einspruch gegen diese Behauptung, Euer Ehren. Hier wird absichtlich und ohne jeden Beweis der Ruf einer Toten geschädigt. Es ist der feige Versuch des Angeklagten, den eigenen Hals retten zu wollen. Die Geschworenen sehen unbewegt vor sich hin. Der Mann im Zeugenstand wird weiß wie Marmor, während sich auf dem Gesicht seines Verteidigers rote Flecken bilden. Euer Ehren, die Verteidigung legt allergrößten Wert auf diesen Fakt. Denn bisher wurde es immer von der Anklage als ein Hauptbelastungsmoment hingestellt, dass mein Mandant sein Haus so plötzlich verlassen hat. Und zwar an dem Tag, an dem seine Frau den Tod fand. Ich versuche also nur, den Grund für seine Verhaltensweise zu ermitteln. Dieser Grund dürfte doch wohl inzwischen hinreichend bekannt sein. Das Stirnrunzeln des Richters über diese Bemerkung der Anklage passt sich seinen Gesichtsfalten wie ein alter Handschuh an. Einspruch abgelehnt. Die Anklage wird es bitte unterlassen, weitere, noch nicht bewiesene Behauptungen vorzubringen. Die Geschworenen sind gehalten, die letzte Bemerkung der Anklage nicht zu beachten. Trotz dieser Zurechtweisung scheint der Staatsanwalt keineswegs unzufrieden. Immerhin hat er seine Ansicht verkünden können. Und die Geschworenen werden sich trotz richterlicher Ermahnung daran erinnern. 12 Augenpaare, die Hälfte davon die von Frauen, und zwar vorwiegend älteren Frauen, sind in einhelliger Ablehnung auf den Angeklagten gerichtet. Hat Ihnen Ihre Frau gesagt, wer der Mann ist, um dessen Willen sie sich von Ihnen trennen wollte? Nein, das hat sie nicht. Kennen Sie ihn? Nein, für mich kam alles ganz überraschend. Ich glaube auch nicht, dass Ruth mir von ihm erzählen wollte. Es ist ja einfach so herausgerutscht bei unserer Auseinandersetzung. Und wie kam es zu diesem Wortgefecht? Wie es eben so kommt. Geldprobleme. Ich wollte mir einen neuen Wagen kaufen, doch Ruth war dagegen. Um ein Auto ging es also? Ja, um einen Ferrari. Ich bat sie um Geld, doch sie verweigerte es mir. Ich sagte ihr, ich hätte es ohnehin satt, mich weiter von ihr aushalten zu lassen. Und so kam es heraus, das mit dem anderen Mann. Und wann wollte sie sie wegen dieses Mannes verlassen? Schon bald. Und wie haben Sie darauf reagiert? Ich sagte ihr, dass sie ruhig gehen könne. Mit wem und wohin und wann sie wolle. War sie überrascht? Ich glaube schon. Und Sie? Was haben Sie dann getan? Ich habe ein paar Sachen eingepackt und bin weggefahren. Wann genau? Kann ich nie mehr sagen. Nun war es schon dunkel? Es dämmerte, aber die Scheinwerfer brauchte ich noch nicht einzuschalten. Das kann nicht später als 8 Uhr gewesen sein. Und Ihre Frau lebte noch, als Sie wegfuhren? Natürlich. Sie sind in gutem Einvernehmen auseinandergegangen. Doch, ja, bestimmt. Sie bot mir ja sogar noch etwas Geld an, was ich aber abgelehnt habe. Ich habe auch nur das Notwendigste mitgenommen, selbst von meiner Kleidung. Und warum das? Wollten Sie alles andere später holen? Nein, sie hatte mir doch alles gekauft, von ihrem Geld. Also gehörte alles ihr. Vielleicht passten die Sachen dem neuen Mann. Befand sich unter den Dingen, die Sie zurückließen, eine Schusswaffe? Ja, eine doppelläufige Schrotflinte Kaliber 12. Ich habe sie immer für die Kaninchenjagd benutzt. War die Waffe geladen? Ich denke schon. Wo haben Sie sie immer aufbewahrt? In der Garage. Ruth wollte sowas nicht im Haus haben. Sie hatte eine krankhafte Angst vor Waffen. Haben Sie vielleicht auch Autohandschuhe zurückgelassen? Dieses Paar beispielsweise, von der Anklage als Beweisstück 2 gekennzeichnet. Ja, die waren in der Garage, denke ich. Und das Garagentor, war es verschlossen? Nein, offen, wie fast immer. Wir haben nur selten abgeschlossen. Mr. Cave, haben Sie Ihre Frau vor Ihrer Abfahrt mit dieser Schrotflinte hier, Beweisstück Nummer 1, getötet? Nein, das habe ich nicht. Sind Sie später nochmals zurückgekommen, nachdem Sie das Haus gegen 8 Uhr verlassen haben? Nein, ich habe das Haus nicht noch einmal betreten. Und am folgenden Tag bin ich ja bereits verhaftet worden in Los Angeles. Wo haben Sie den Abend und die Nacht verbracht? Bei einer Frau. Und der Name dieser Frau? Den kann ich nicht sagen. Warum nicht? Sie würde großen Ärger bekommen. Meinen Sie nicht, dass Sie noch größeren Ärger bekommen, wenn Sie uns den Namen dieser Frau verschweigen? Das muss ich leider riskieren. Der Verteidiger sieht hilflos zum Richter. Meine Damen und Herren, der ermahnt die Geschworenen, mit niemandem über den Prozess zu sprechen und vertagt die Sitzung auf 2 Uhr. Die Geschworenen verlassen stumm den Saal. Nicht ein Blick gilt dem Angeklagten. Ich erwarte seinen Verteidiger an der kleinen Schwingtür, die die Zuschauer vom eigentlichen Gericht trennt. Rodney Harvey trägt seine Aktentasche, als ob sie mit Steinen gefüllt ist. Keine Interviews. Mr. Harvey, haben Sie eine Minute Zeit für mich? Keine Interviews, noch nicht. Keine Interviews. Er will mich mit einer müden Handbewegung beiseite schieben, als er mich erkennt. Sie, Lou Archer? Was um alles in der Welt tun Sie denn hier? Ich möchte mit Ihnen sprechen. Über diesen Fall? Ja, werden Sie Kay frei bekommen? Natürlich, er ist unschuldig. Sie schnüffeln doch nicht etwa für die Anklage herum. Diesmal nicht. Die Person, die mich beauftragt hat, glaubt ebenfalls, dass Cave unschuldig ist. Eine Frau? Ja, habe ich was von einer Frau gesagt? Sie haben jedenfalls nicht von einem Mann gesprochen. Wer ist diese Frau Archer? Wenn ich das wüsste. Ach, kommen Sie mir ja nicht so. Sie akzeptieren anonyme Kunden ebenso wenig wie ich. Es gibt Ausnahmen. Ich weiß nur, dass diese Person sehr an einem Freispruch interessiert ist. Das sind wir alle. Kommen Sie, gehen wir in mein Büro. Ich lasse uns ein paar Sandwiches holen. Im Gang vor dem Gerichtssaal wartet die Frau mit den künstlichen Veilchen am Gürtel. Ihr Blick geht über mich hinweg und bleibt besitzergreifend auf Rodney Harvey ruhen. Gehen wir zusammen essen? Ich habe viel zu tun, Rhea. Wolltest du nicht heute zu Hause bleiben? Hatte ich auch vor, Rodney, ehrlich. Aber meine Neugierde war dann doch größer. Freust du dich nicht, Liebling? Natürlich, ja. Ich freue mich sehr. Aber der Ton straft seine Worte eindeutig Lügen. Also gehen wir auch essen. Ihre Hand streicht liebevoll über seinen Rockaufschlag. Ich habe im Club einen Tisch reservieren lassen. Es wird dir gut tun, hier mal rauszukommen. Aber Mr. Archer und ich müssen etwas Wichtiges besprechen. Dann soll Mr. Archer eben mitkommen. Ich werde euch nicht stören. Da mein Mann seine guten Manieren vergessen zu haben scheint, ich bin Rhea Harvey. Harvey zuckt nur resigniert die Schultern. Dann fahren wir in seinen bronzefarbenen Porsche in Richtung Ozean. Am Fuße der Stadt schimmert das Meer wie ein heruntergefallenes Stück Himmel. Zufrieden mit dem Prozess, Rod? Du hast es doch gesehen. Ich wollte Glenn als Zeugen aussagen lassen, doch er stand wie ein Schuldiger vor dem Richter und vor den Geschworenen. Ich fand es nicht so schlimm. Es war schlimm genug. Sie haben das Trauerspiel doch auch miterlebt, Archer. Nur teilweise. Ihr Mandant ist entweder sehr ehrlich oder sehr dumm. Glenn ist nicht dumm. Zumindest scheint ihm alles egal zu sein. Er hört nicht auf meinen Rat. Und stelle ich Fragen, weiß ich nie, was für törichte Antworten dann von ihm kommen. Er ist in einer schlimmen Situation. Nein. Man könnte eher denken, er hat ein masochistisches Vergnügen daran, seine ohnehin geringen Chancen noch weiter zu reduzieren. Oder ihn drückt sein Gewissen. Wäre das nicht ein Grund, so zu handeln? Nein, das glaube ich nicht. Und ich spreche jetzt nicht als sein Verteidiger. Ich kenne Glenn zu lange. Im College hatten wir ein gemeinsames Zimmer. Und ich habe ihn sogar mit seiner Frau bekannt gemacht. Auch keine Garantie, dass er deswegen unfähig wäre, einen Mord zu begehen, oder? Kann nicht jeder Mensch zum Mörder werden? Natürlich, eine Binsenweisheit. Aber Glenn ist ein zu gewitzter Bursche. Ruth wegen ihres Geldes umzubringen, da wäre er klüger vorgegangen. Er hätte zum Beispiel keine Schusswaffe benutzt. Und schon gar nicht seine eigene. Vielleicht eine Affekthandlung. Starke Leidenschaft oder krankhafte Eifersucht können schon einen Mann den Kopf verlieren lassen. Nicht nur einen Mann. Aber niemals Glenn. Er war nie in Ruth verliebt. Seine Leidenschaft galt nur ihrem Geld. Und seine Geschichte von diesem anderen Mann ist großer Unsinn. Bist du dir da ganz sicher, Rod? Nein, bin ich nicht. Denn Glenn vertraut sich mir ja nicht an. Also weiß ich nicht, was er weiß. Und weiß außerdem nicht, wie ich ihn verteidigen soll, wenn er so weitermacht. Er hätte sich ohnehin einen anderen Anwalt nehmen sollen. Strafprozesse sind nicht meine Stärke. Und warum hat er nicht auf dich gehört? Das weiß ich nicht. Etwas muss er Ihnen aber doch gesagt haben. Meinte nur, wenn ich seinen Fall nicht übernehme, würde er sich selbst verteidigen. Ja, der schon im zweiten Jahr seines Jurastudiums durchgefallen ist. Und HW tritt das Gaspedal durch, schert aus und zwängt sich von Lücke zu Lücke in die Autoschlange auf dem Ocean Boulevard. Palmen fliegen an uns vorbei. Wie dürre alte Männer mit wirren Haaren stehen sie am Rande der Straße. Der Strandclub hat nur für Mitglieder und ihre Gäste geöffnet. Im Innenhof befindet sich ein Swimmingpool neben einer Terrasse voller Sonnenschirme. Alles ist hier das genaue Gegenteil des düsteren Gerichtssaals. Aber sein Schatten fällt auf unseren Tisch und nimmt dem Essen seinen Geschmack. Mir ist der Appetit vergangen. Ich brauche noch einen Martini. Rhea, du auch? Nein, danke, Rod. Was hat Cave über diese Frau, mit der er die Nacht verbracht hat, erzählt? Nichts. Weder ihren Namen genannt, noch woher er sie kennt. Hat nur gesagt, er wäre an jenem Abend zu ihr gegangen und bis zum folgenden Morgen bei ihr geblieben. Haben Sie seine Geschichte überprüft? Ja, wie denn? Wie soll ich Ihre Identität feststellen? Solange er sich weigert, mir irgendetwas zu sagen. Wie soll ich da überhaupt eine wirksame Verteidigung aufbauen? Ist diese Frau denn wirklich so wichtig? Sie ist ein Alibi. Denn Ruth ist gegen Mitternacht erschossen worden. Aber er tut alles, damit seine Entlastungszeuge nicht vorgeladen werden kann. Kostete mich schon viel Überzeugungskraft, dass er sie überhaupt erwähnt hat. HW blickt auf das Meer hinaus. In der durchsichtig klaren Septembersonne zeichnen sich graue Strähnen in seinem Haar und tiefe Falten um seinen Mund ab. Ach, wenn ich nur mit dieser Frau sprechen könnte. Wer mag sie sein? Ist sie wirklich sein Alibi? Was glauben Sie, Archer? Woher soll ich das wissen? Warum sind Sie so wenig kooperativ? Wann werden Sie die Frau sehen? Sie ziehen schon wieder vorherige Schlüsse, Harvey. Falls ich mich irre, kann man ja nichts machen. Aber sollte ich recht haben, so sagen Sie ihr von mir, dass Glenn in Lebensgefahr schwebt. Und wenn sie ihn schon in ihr Bett zerrt, so hat sie auch die verdammte Pflicht. Bitte! Ich werde nicht ausfallen. Also bevor ich überhaupt etwas unternehme, möchte ich mit Cave sprechen. Sie kennen diese Frau also doch? Sagen wir mal so. Falls sie es wirklich sein sollte, könnte er doch äußerst wichtige Gründe haben, ihre Identität nicht preiszugeben. Sprechen Sie mit ihm darüber, nachher im Gerichtssaal. Wir müssen ohnehin jetzt zurück. Es ist ja schon 2:30. Wir lassen den Swimmingpool hinter uns und gehen zum Ausgang. In der Vorhalle kommt uns eine Frau entgegen, an der Hand ein kleines blondes Mädchen. Als die Frau mit der großen Sonnenbrille mich erblickt, sucht sie panikartig, die Vorhalle wieder zu verlassen. Jedoch das Mädchen winkt und ruft mir was zu. Fährst du wieder mit uns mit? Aber noch bevor ich der Kleinen antworten kann, hat die erregte Frau das blonde Mädchen auf die Straße hinausgezerrt. Was ist denn mit der los? Sie muss betrunken sein. Wieder mal. Sie hat uns nicht mal erkannt. Sie kennen die Frau? Was man so kennen nennt. Mrs. Harveys Augen nehmen einen entschlossenen, starren Ausdruck an. Der Blick abgestandener Tugend, konfrontiert mit dem Laster. Ich habe Janet Kilpatrick seit Monaten nicht gesehen. Seit ihrer Scheidung zeigt sie sich nur noch selten in der Öffentlichkeit. Archer, ist Mrs. Kilpatrick die Frau, von der wir gesprochen haben? Kein Kommentar. Aber das Kind schien sie zu kennen. Woher? Ich habe sie mit ihrer Tochter im vorigen Monat im Daylight Express getroffen, als ich von Frisco kam. Sie war betrunken und wollte sicher nicht an diesen unerfreulichen Vorfall erinnert werden. Und deshalb ist Janet Kilpatrick vor Ihnen geflüchtet. Meine aus dem Stegreif erfundene Lüge scheint ihn zuerst zufriedenzustellen. Doch als ich nicht mit ihm zum Gericht zurückfahre, zeigt mir sein ironisches Blinzeln, dass er sich nicht hinters Licht führen lässt. Die Dame am Service-Tresen hat lange, scharlachrote Fingernägel, betrachtet mich gelangweilt und beantwortet meine wichtigste Frage nicht. Ja, Mrs. Kilpatrick ist Clubmitglied. Allerdings ist es mir nicht erlaubt, die Adressen von Clubmitgliedern weiterzugeben. Und wo finde ich hier ein öffentliches Telefon? Nebenan, in der Bar. Der Barkeeper, ein schlanker Mann mit den glutvollen Augen des Südländers, gibt mir ein Telefonbuch. Mrs. Janet Kilpatricks Adresse findet sich schnell. Bevor mein bestelltes Taxi kommt, habe ich noch genug Zeit, um ein Bier zu trinken. Der Barkeeper ist weit mitteilsamer als die Dame mit den scharlachroten Fingernägeln. Natürlich kenne ich Glenway Cave. Jeder Keeper in der Stadt kennt ihn. Der Kerl war an jenem Nachmittag bei mir in der Bar, bevor er dann später seine Frau gekillt hat. 3 Hocker von ihnen entfernt hat er gesessen. Und das wissen Sie genau? Ja, ganz genau. Und Sie glauben auch, dass er seine Frau ermordet hat? Das glauben hier doch alle. Oder denken Sie, die geben bei Gericht so viel Geld für einen Prozess aus, wenn sie Cave nicht überführen können? Das Motiv liegt ja sowieso auf der Hand. Sie meinen Eifersucht wegen des Mannes, mit dem sich Ruth Cave eingelassen hat? Ich meine die 20 Millionen Dollar Erbschaft. Was für ein Mann soll das denn sein, von dem Sie da reden? Vor Gericht hat Cave heute Morgen ausgesagt, dass seine Frau sich von ihm trennen wollte wegen eines anderen Mannes. Ach, und das hat er erzählt? Falls Sie ein Mensch von der Zeitung sind, dann können Sie schreiben, dass das Schwachsinn ist. Ich habe zu oft Mrs. Cave hier im Club gesehen und die hatte nie was mit einem anderen Mann. Er dagegen, vor dem war doch keine Frau sicher. Kein Wunder. Schließlich war Mrs. Cave ja bedeutend älter als er. Und am selben Tag, an dem der Mord passierte, hat er sich hier ziemlich flott um eine Frau bemüht. Direkt vor meiner Nase. Wissen Sie, wer die Frau war? Ich möchte keine Namen nennen. Jedenfalls war sie an dem Nachmittag schon ziemlich betrunken und wusste kaum noch, was sie tat. Dabei hat sie schon genug Schwierigkeiten. Ich bedränge ihn nicht weiter, denn auf der Straße wartet schon mein Taxi, das mich zum Coast Highway bringen wird. Südlich der Stadtgrenze führt ein befestigter Weg vom Highway zu einem altmodischen Landhaus aus Rotholz. Es liegt inmitten von Bäumen und Blumen, oberhalb eines knochenweißen Strandes. Mrs. Kilpatrick's Cadillac parkt neben der mit Wein bewachsenen Veranda. Alles ähnelt einem Werbefoto im 4-Farben-Druck. Ich bitte den Taxifahrer zu warten und betätige den Türklopfer. Sie hätten nicht herkommen sollen. Ich habe einige Fragen an Sie, Mrs. Kilpatrick. Und vielleicht auch schon ein paar Antworten. Darf ich reinkommen? Wenn es unbedingt sein muss. Aber bitte seien Sie leise, Jenny schläft. Über ihrer rechten Hand hängt ein weißer Seidenschal. Darunter hält sie einen silbrig schimmernden Gegenstand verborgen. Er steht in einem seltsamen Widerspruch zu ihrer mütterlichen Besorgnis. Den Revolver legen Sie besser weg, den brauchen Sie bei mir nicht. Legen Sie ihn einfach dorthin. Tut mir leid, aber ich wusste nicht, wer an der Tür sein würde. Ich bin so nervös. Oh, ich habe Angst. Wen haben Sie denn erwartet? Frank vielleicht. Oder einen seiner Leute. Er hat schon einmal versucht, mir Jenny wegzunehmen. Als Mutter sei ich ungeeignet, behauptet er. Aber bei Frank ging es Jenny noch viel schlechter. Frank ist Ihr Mann? Ja, ich habe mich letztes Jahr von ihm scheiden lassen. Und das Gericht hat mir Jenny zugesprochen. Seitdem will Frank mir dieses Sorgerecht immer wieder absprechen lassen. Dabei geht es ihm aber gar nicht um Jenny. Sondern? Jenny erbt von ihrer Großmutter ein erhebliches Vermögen. Und nur daran ist Frank interessiert. Doch ich lasse nicht zu, dass er Jenny um ihr Erbe bringt. Ich verstehe. Berichtigen Sie mich, falls ich mich irre. Cave hat jene Nacht mit Ihnen verbracht. Die Nacht, in der er seine Frau erschossen haben soll. Aber wenn Sie im Prozess als Entlastungszeugin aussagen, könnte Ihnen Ihr Mann wahrscheinlich das Sorgerecht für Jenny absprechen lassen, richtig? Was geschah an jenem Abend? Es begann eigentlich schon am Nachmittag. An dieser Bar im Club. Dort saß auch Glenway Cave. Ich kannte ihn zwar kaum, fühlte mich aber zu ihm hingezogen. Er schlug mir vor, mich am Abend zu besuchen. Ich war einsam, kam mir so mies vor. Außerdem hatte ich hatte viel getrunken, also ich willigte ein. Um welche Zeit kam Cave abends zu Ihnen? Kurz nach 8. Und er ist die ganze Nacht geblieben? Ja. Er kann seine Frau nicht umgebracht haben. Er war bei mir. Verstehen Sie jetzt, warum ich langsam verrückt werde, seit man ihn verhaftet hat? Was soll ich tun, Mr. Archer? Einstweilen gar nichts. Der Prozess läuft noch einige Zeit. Und vielleicht wird Cave ja am Ende freigesprochen. Glauben Sie das wirklich? Sagen Sie mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, heute Morgen im Zeugenstand hinterließ er keinen sehr überzeugenden Eindruck. Andererseits hat er die statistische Wahrscheinlichkeit auf seiner Seite. Was für eine statistische Wahrscheinlichkeit? Nur selten wird ein Unschuldiger wegen Mordes verurteilt. Er hat mich bei seiner Aussage nicht erwähnt? Jedenfalls nicht Ihren Namen. Lieben Sie ihn? Nein. Ich war an dem Abend nur so einsam. Seine Aufmerksamkeit tat mir gut. Das hat mich zu ihm gespült, wie Strandgut. Dann sprach er aber plötzlich von heiraten. Ich erinnerte ihn daran, dass er schon verheiratet sei. Was hat er darauf gesagt? Dass seine Frau nicht ewig leben werde, aber so geht es uns ja allen. Seit der Nacht habe ich ihn nicht mehr gesehen. Nein, ich bin und ich war nicht verliebt in ihn, aber ich kann doch auch nicht zulassen, dass man ihn verurteilt. Ich könnte mit der Schuld nicht weiterleben. Es ist so schon schwer genug. Aber Sie möchten und werden weiterleben. Ich muss. Jenny braucht mich doch. Sie bleiben ab sofort zu Hause und halten Ihre Tür fest verschlossen. Es war nicht sehr klug, heute in den Club zu gehen. Ich brauchte dringend was zu trinken. Und der Club liegt am nächsten. Dann sah ich Sie und bekam einen furchtbaren Schreck. Hoffentlich hält dieser Schreck vor. Denn wenn Cave den Mord nicht begangen hat, dann war es ein anderer und der benutzt Cave als Sündenbock. Jemand, dem garantiert nicht gefällt, dass Sie Cave ein Alibi geben können. Was trinken Sie so? Meistens Scotch. Können Sie es nur aushalten, bis ich vom Gericht wieder zurück bin? Wenn sein muss. Aber beeilen Sie sich. Als ich in den Gerichtssaal zurückkomme, ist das Verfahren unterbrochen. Die Geschworenen haben ihre Plätze verlassen, während sich vor dem Richtertisch Staatsanwalt und Verteidiger lautstark streiten. Ich protestiere entschieden gegen diese Glenway Cave sitzt regungslos am Verteidigertisch, argwöhnisch beobachtet von einem der Hilfs-Sheriffs. Mit sehr offizieller Miene gehe ich an den Uniformierten vorbei und setze mich neben Cave. Trotz seiner Gefängnisblässe immer noch ein gut aussehender Mann mit jungenhaften Gesichtszügen und lockigem braunen Haar, das Frauen sicher gern durchpflügen mit ihren Händen. Seine Augen mustern mich ebenso abwartend wie abweisend. Sind Sie der Privatdetektiv, von dem mir Rodney erzählt hat? Ja, ich bin Lou Archer. Sie verschwenden Ihre Zeit, Sie können nichts für mich tun. Steht es so schlimm, Mr. Cave? Hab ich was von schlimm gesagt? Ich weiß, was ich tue und mir geht's ausgezeichnet. Soll ich ihm erzählen, dass selbst sein Anwalt Zweifel hat, diesen Prozess zu gewinnen? Obwohl er jetzt gerade vor dem Richtertisch lautstark darauf beharrt, dass gewisse Fragen der Staatsanwaltschaft im Kreuzverhör unsachlich und unwesentlich seien. Ach, Sie stehen mit ihr in Verbindung? Sie hat mich engagiert. Das ist voreilig gewesen hinsichtlich der Umstände. Oder kennen Sie die nicht? Soviel ich weiß, riskiert sie das Sorgerecht für ihr Kind zu verlieren, falls sie aussagt. Eben deshalb habe ich sie nicht als Entlastungszeugin benannt. Sagen Sie ihr, dass ich ihr für ihren guten Willen danke, jedoch ihre Hilfe nicht annehmen werde. Ich habe meine Frau nicht erschossen und somit benötige ich auch kein Alibi. Die Geschworenen können einen Unschuldigen nicht verurteilen. Ich bewundere seine Gelassenheit, obwohl ein leises Zittern in seiner Stimme nicht zu überhören ist. Was sehen Sie mich so zweifelnd an? Ich bin unschuldig, wie Sie ja von ihr wissen. Nur das zählt. Wissen Sie, wer Ihre Frau erschossen hat? Oder verdächtigen Sie jemanden? Sagen wir so, ich habe mir meine Meinung gebildet. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Der andere, der neue Mann. War er es, Cave? Ich möchte nicht darüber sprechen. Meine Damen und Herren Geschworene, bitte nehmen Sie wieder Ihre Plätze ein. Wir wollen den Prozess fortführen. Er würdigt mich keines Blickes mehr. Ich rufe erneut Glenn Cave, den Angeklagten. Während der Richter die Geschworenen auffordert, wieder ihre Plätze einzunehmen. Herr Staatsanwalt, Ihr Zeuge. Ein besorgter Rodney Harvey muss mit ansehen, wie sein Klient erneut in den Zeugenstand gerufen wird. Was dann folgt, ist ein moralisches Gemetzel. Das kann man so nicht beantworten. Aber versicherte Tätigkeiten nach Ihrer Armeezeit hatten Sie keine, oder? Antworten Sie, Mr. Cave. Nein. Sie fahren ein kostspieliges Auto. Wer hat diese Anschaffung bezahlt? Einspruch. Das gehört nicht zur Sache. Ich werde beweisen, der Staatsanwalt zwingt Glenway Cave einzugestehen, dass er seit seiner Entlassung aus der Armee keinerlei bezahlte Arbeit mehr geleistet hat, sondern sich jahrelang von zahlreichen Freundinnen aushalten ließ. Cave muss außerdem zugeben, dass seine Frau Ruth nicht nur das gemeinsame Leben, sondern sogar seine Reisen mit fremden Frauen finanziert hat. All das macht einmal mehr deutlich, welche schlechten Karten der Angeklagte hat. Wer hat diese Reise bezahlt? Ruth war immer sehr großzügig. Und Sie, Mr. Cave, wagen es, die Tugend Ihrer toten Frau zu beschmutzen? Einer Frau, die Ihnen alles gab, der dichten Sie einen Liebhaber an? Schämen Sie sich nicht? Einspruch, Euer Ehren. Einspruch stattgegeben. Die Staatsanwaltschaft sollte diese Frage anders formulieren. Haben Sie heute Morgen gesagt, dass es im Leben Ihrer Frau einen anderen Mann gegeben hat? Ja. Haben Sie einen Beweis dafür? Nein. Und trotzdem sollen wir Ihnen glauben? Es ist die Wahrheit. Und wer ist dieser große Unbekannte? Ruth hat es mir nicht gesagt. Leider kann sie das nicht mehr bestätigen und sich auch nicht verteidigen. Mr. Cave, geben Sie doch zu, Sie haben sich diesen Mann ausgedacht. Sie haben ihn erfunden. Caves Stirn ist schweißnass. Stumm mustert er die Geschworenen und den Staatsanwalt. Ein verstecktes Lächeln beginnt sich in seinen Mundwinkeln einzunisten, ehe er wieder zu sprechen beginnt. Nein, ich habe diesen Mann nicht erfunden. Er existiert also auch außerhalb Ihrer Fantasie? Ja. Aber wo? Und wer ist es? Ich weiß es nicht. Warum versuchen Sie nicht, ihn zu finden? Sie haben doch genug Detectives zu Ihrer Verfügung. Und wie sollen die jemanden finden, der gar nicht existiert? Mit einem zornigen Blick zum Staatsanwalt vertagt der Richter das Verfahren auf morgen. Ich verabschiede mich von einem übelgelaunten Rodney Harvey, kaufe am Bahnhof eine Flasche Scotch, winke mir ein Taxi und fahre zu Mrs. Kilpatrick. Als ich an die Tür klopfe, tastet jemand von innen an der Klinke herum. Ich schiebe die Tür vorsichtig auf. Das blonde kleine Mädchen steht vor mir, sein Gesicht ist von Tränen verschmiert. Mami will nicht aufwachen. Ich sehe den roten Fleck auf dem Kleid des Kindes und renne ins Haus. Janet Kilpatrick liegt mit dem Gesicht auf dem Dielenfußboden. Ihr helles Haar badet in einer Blutlache. Das Loch in der Schläfe hat zu bluten aufgehört. Der Revolver, der heute Mittag auf dem Tischchen lag, liegt nun neben ihr am Boden. Ein Schuss ist aus der Waffe abgefeuert worden. An Janet Kilpatricks Händen finden sich jedoch keine Schmauchspuren. Ist Mami krank? Ja, Jenny, sie ist sehr krank. Doktor holen? War niemand hier? Weiß nicht, hab geschlafen. Hast du irgendwas gehört, Janie? Ja, Mami spricht laut und dann bumm. Du hast niemanden gesehen? Nein. Ich bringe das kleine Mädchen zum Taxi und bitte den Fahrer, ihr eine Geschichte zu erzählen. Irgendeine Geschichte, um sie abzulenken. Ein Blick in ihr Gesicht lässt den Tod ihrer Mutter so verdammt unwirklich erscheinen. Ich rufe zuerst im Büro des Sheriffs an und danach in Pasadena bei Frank Kilpatrick. Ich teile ihm mit, wer und wo ich bin und wer neben mir tot auf dem Boden liegt. Glauben Sie, dass Janet sich das Leben genommen hat? Wäre das denn vorstellbar? Sie hat oft genug damit gedroht. Weil Sie ihr Jenny wegnehmen wollten, Sie waren ja wohl nicht sehr wählerisch in Ihren Mitteln. Ich muss doch sehr bitten. Hören Sie, Mr. Kilpatrick, ich weiß von Ihrer Frau, dass es um viel Geld geht, um das Erbe Ihrer Tochter. Das leugne ich ja gar nicht. Doch im Falle von Selbstmord spielt höchstens die Tatsache eine Rolle, dass meine Frau Alkoholikerin war. Aber nach Selbstmord sieht es nicht aus. Ihre Frau ist ermordet worden. Das ist ja furchtbar. Um Gottes Willen, das arme... Sparen Sie sich den Gefühlsaufwand, Kilpatrick. Sie haben doch alles erreicht, was Sie wollten. Sie bekommen Ihr Kind, das heißt dessen Geld, und Sie sind Ihre Frau los. Wo ist Jenny jetzt? Hier ist hoffentlich nichts passiert. Ich weiß, es ist brutal und grausam, so mit ihm zu sprechen, aber ich will brutal und grausam sein. Schon Janets und Jennys wegen habe ich da keinerlei Gewissensbisse. Nachdem die Männer des Sheriffs mit mir fertig sind, wartet ein weiteres Gespräch auf mich. Die Sonne ist zu dieser Zeit schon ins Meer gefallen und zwischen den Häusern der Innenstadt flutet die Dämmerung wie eisengefärbtes Wasser. Im zweiten Stock des Bürogebäudes, wo Rodney Harvey seine Praxis hat, brennt noch Licht. Der Anwalt öffnet auf mein Klopfen mit aufgekrempelten Hemdsärmeln und schiefer Krawatte. Er hält ein Bündel Papiere in der Hand und sein Atem steigt mir sauer in die Nase. Was gibt es? Archer? Das will ich von Ihnen wissen. Was soll das nun wieder bedeuten? Ich hätte eigentlich schon früher drauf kommen müssen. Sie waren der Mann, den Ruth Cave heiraten wollte. Sie beide planten, sich von ihren jeweiligen Ehepartnern zu trennen, um sich gemeinsam ein neues Leben aufzubauen. Mit Ruths Geld, natürlich, versteht sich. Aber was zum Teufel soll dieser Unsinn? Er wankt rückwärts zu seinem Schreibtisch. Ein verwirrter Mann, der inmitten seines elegant eingerichteten Büros seltsam fehl am Platze wirkt. Er ist einfach nicht der Typ für weiße Ledermöbel und eine Wandtäfelung aus Esche. Ruth und ich, wir waren nur gute, langjährige Freunde. Nichts weiter. Ich habe ihre Geschäfte abgewickelt. Mehr nicht. Versuchen Sie nicht, mir was vorzumachen, Harvey. Weder bin ich Ihre Frau noch Ihr Richter. Ich habe Janet Kilpatrick vor ein paar Stunden besucht. Was auch immer Sie gesagt haben mag, es ist gelogen. Sie hat kein Wort gesagt. Sie ist nämlich tot. Wieso denn tot? Ist sie verunglückt? Sie wurde mit ihrem eigenen Revolver erschossen. Von jemandem, den sie ins Haus gelassen hat. Jemand, den sie nicht fürchtete. Warum? Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Sie war Caves Alibi und nahe daran, als Zeugin für ihn auszusagen. Sie waren der einzige HW, der das gewusst hat. Außer Cave und mir. Ich habe sie nicht erschossen. Ich hatte gar keinen Grund. Warum sollte ich ein Interesse daran haben, dass mein Klient verurteilt wird? Ich habe doch alles getan, um ihm zu helfen. Nein, Sie selber können Janet Kilpatrick auch gar nicht erschossen haben, weil Sie zu dem Zeitpunkt im Gericht waren. Wie ich. Sie haben also das beste Alibi der Welt. Was glauben Sie wohl, was ich seit Ruths Tod durchgemacht habe? Allerhand, nehme ich an. Immerhin gehen Ihnen 20 Millionen durch die Lappen. Na, damit dürfte Ihnen zumindest klar sein, dass ich Sie nicht getötet habe. Weder Ruth noch Janet Kilpatrick. Wer war es dann? Meinen Sie, Glenn wäre noch im Gefängnis, wenn ich das wüsste? Vielleicht weiß es Glenn. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber er wusste, dass Sie der neue Mann an Ruths Seite waren, sein Rivale. Sicher bin ich mir nicht. Aber ich vermute, dass er es vielleicht ahnte. Und trotzdem hat er Sie gebeten, ihn zu verteidigen? Doch ziemlich eigenartig, oder? Auch für mich von Beginn an eine ganz schwierige Situation. Vielleicht die Bestrafung dafür, weil Sie ihm seine Frau wegnehmen wollten. Wer ahnte außer Ihnen, dass Janet Kilpatrick die entscheidende Entlastungszeugin für Glenway Cave war? Mit wem haben Sie darüber gesprochen? Mit niemandem. Allerdings. Gebeugt wie ein alter Mann läuft er um seinen Schreibtisch herum, zieht eine Schublade auf und entnimmt ihr eine Pistole. Nein. Eine schwere Automatik. Unmöglich. Geben Sie mir die Waffe, Harvey. Zwei Morde sind genug. Dann wissen Sie also. Sie haben es mir eben verraten. Ich nehme ihm die Automatik ab. Sein Gesicht ist leer und er bedeckt es mit beiden Händen. Sein ganzer Körper zuckt in tränenloser Trauer. Er erinnert mich an einen schlaksigen Jungen, den man lange Zeit mit Märchen gefüttert hat. Und der nun die Wirklichkeit nicht mehr verdauen kann. Rhea Harvey erwartet uns an der Eingangstür ihres Hauses. Diese Wartehaltung steht ihrem schmalen, geschlechtslosen Körper gut. Ich frage mich, wie viele Jahre sie wohl so gewartet haben mag. Worauf auch immer. Du bist immer so gedankenlos, Rod. Du hättest mir doch sagen können, dass du zum Abendessen einen Gast mitbringst. Es ist keineswegs so, dass Sie nicht willkommen wären, Mr. Archer. Plötzlich ändert sich Ihre Haltung. Sie zündet sich eine Zigarette an, mit einem kleinen Feuerzeug, geformt wie ein Lippenstift. Zwar bleiben Ihre Hände ruhig, doch selbst Ihr gelassener Gesichtsausdruck kann nicht über Ihre innere Erregtheit hinwegtäuschen. Ist irgendetwas nicht in Ordnung? Ihr seht beide so ernst aus, Rod. Nichts ist in Ordnung, Rhea. Warum? Was ist bei dem Prozess falsch gelaufen? Alles läuft gut. Morgen kann ich sogar einen direkten Freispruch beantragen. Und ich werde ihn auch bekommen. denn es gibt neue Beweise. Was für Beweise, Rod? Waren Sie ihm bei deren Beschaffung behilflich, Mr. Archer? Nein. Ihr Mann hat sie vor kurzem erst allein entdeckt. Sie lagen nämlich seit Monaten in meiner unmittelbaren Nähe. Ich war nur zu sehr mit meinem eigenen kleinen schmutzigen Geheimnis beschäftigt, ständig bemüht, es vor dir zu vertuschen. Deshalb ist mir nie eingefallen, auch du könntest deine Geheimnisse haben, Rhea. Ich verstehe dich nicht. Wirklich nicht? Du bist heute Nachmittag nicht in der Verhandlung gewesen. Wo warst du? Es gab einige Besorgungen zu erledigen. Du hast mir nicht gesagt, dass du mich dabei haben wolltest. Wir wissen, wo Sie gewesen sind, Mrs. Harvey, bei Janet Kilpatrick. Sie haben sich, wie auch immer, bei ihr Zutritt verschafft, in der Diele ihren Revolver genommen und sie damit erschossen. Wahrscheinlich nach einem Streit. Wollten Sie verhindern, dass Janet entlastend für Glen Cave aussagt? Sagen Sie es uns. Ich schwöre, ich hatte nicht die Absicht. Ich wollte nur mit dir sprechen. Aber als ich erkannte, dass sie plötzlich zu ahnen begann... Was begann Janet Kilpatrick zu ahnen? Dass du Ruth getötet hast. Wodurch hast du dich verraten? Ich weiß es nicht. Jedenfalls sah ich ihren Augen an, dass sie es auf einmal wusste. Und da haben sie sie auch erschossen? Ja. Und es tut mir sehr leid. Aber sie zeigt weder Furcht noch Scham. Das Gesicht, das sie jetzt ihrem Mann ganz nahe zuwendet, sieht dagegen wie verhungert aus. Und ihr Mund kaut auf den Worten herum, als ob sie bittere Nahrung sind, getränkt mit Hass und Wut. Aber um die andere, um deine Ruth, tut es mir keine Sekunde leid. Das hättest du mir nicht antun dürfen, Rod, das nicht. Ich habe dich gewarnt, erinnerst du dich? Ich habe dir gesagt, wenn du mich noch einmal betrügst, dann würde ich diese Frau umbringen, mit der du mir das antust. Du hättest mich eben doch ernst nehmen müssen. Ja, das hätte ich wohl. Ich habe auch Ruth gewarnt, als ich erfuhr, was da zwischen euch beiden läuft. Hat sie dir das nicht gesagt? Vielleicht hat sie mich auch nicht ernst genug genommen, hä? Wie du. Von wem haben Sie es erfahren, Mrs. Harvey? Auf die übliche Art. Ein anonymer Anruf. Irgendeiner meiner guten Freunde. Oder Ihr schlimmster Feind. Sie haben nicht versucht, herauszubekommen, wer es war. Nein. Ich habe die Stimme auch nicht erkannt, obwohl der Mann mich danach noch mehrmals angerufen hat. Beim letzten Mal sagte er, Rod würde sich bald von mir scheiden lassen, um Ruth zu heiraten. Ich ging noch einmal zu ihr hin und stellte sie zur Rede. Sie gab alles zu. Ich sagte, ich würde das nicht zulassen und sie eher umbringen. Sie hat nur gelacht und mich für verrückt erklärt. Sie hatte recht. Hatte sie das? Na, falls ich wahnsinnig bin, weißt du ja auch, was und wer mich dazu getrieben hat. Alle deine anderen Weibergeschichten habe ich hingenommen. Aber warum Ruth? Eine Frau mit grauen Haaren und so viele Jahre älter als du. Wo ich doch viel jünger und schöner bin. Aber sie hatte sehr viel Geld. Ja. Das muss es wohl gewesen sein. In ihrem umfassenden Geständnis gibt Rhea Harvey beide Morde zu. So dass am nächsten Morgen der Staatsanwalt selbst den Freispruch für Glen Cave beantragt. Dessen Verteidiger ist auch mittags nicht anwesend, als Cave das Gefängnis als unschuldiger Mann verlässt. Mit einem Taxi fährt er direkt zum Haus seiner toten Frau. Das Gras um das feudale Anwesen ist kniehoch gewachsen und vertrocknet. Das Unkraut in den Blumenbeeten wuchert üppig. Cave nimmt von der Veranda aus, zufrieden den Besitz in Augenschein, den er nun erben wird. Als ich auf ihn zugehe, wird sein Blick finster, seine Augenbrauen ziehen sich zusammen und sein Mund verzerrt sich. Doch schnell hat er sich unter Kontrolle und sein Gesicht wirkt sofort wieder glatt und sympathisch. Was kann ich für Sie tun, Mr. Archer? Mir beschreiben, wie jemand wie Sie sich jetzt so fühlt. Wieder als freier Mann und somit ganz wunderbar. Ich glaube, ich schulde auch Ihnen Dank dafür. Keine Sorge, das ist mir schon einen Scheck wert. Lassen Sie mir ja Ihre Adresse da. Bemühen Sie sich nicht, ich würde ihn doch nur zerreißen oder zurückschicken. Tja, Ihr Problem. Sonst noch ein Wunsch? Zwei Frauen sind tot. Und eine dritte kommt lebenslang ins Zuchthaus oder in eine Anstalt. Nehmen Sie dafür die Verantwortung auf sich. Ich verstehe Sie nicht. Wir haben eine Täterin und ich erhielt wegen erwiesener Unschuld einen Freispruch erster Klasse. Heißt ein altes Sprichwort nicht, was lange währt, wird endlich gut. Wollen Sie noch Witze machen, nachdem Sie einen anderen Menschen kaltblütig zum Mörder gemacht haben? Ich bin in keiner Weise schuldig. Und selbst wenn, so wäre sogar das gute Gesetz unseres Landes auf meiner Seite. Ich kann leider wegen des gleichen Deliktes nicht zweimal angeklagt werden, geschweige denn verurteilt. Ja. Trotzdem haben Sie mit Rhea ein ziemliches Risiko auf sich genommen. Nein, ich wusste doch genau, wie labil Rhea ist. Und auch, dass sie irgendwann schon zusammenbrechen würde. Sollte sie Harvey deshalb verteidigen, um Rhea unter Druck zu halten? Auch deshalb. Und er sollte leiden. Mir alles vermasseln zu wollen und sich mit Ruths Millionen aus dem Staub zu machen. Warum glauben Sie wohl, hat dich diese alte Frau überhaupt geheiratet? Dann war es also Ihr Plan von Anfang an, Ruth. Was sind Sie bloß für ein Dreckskerl? Warum so empört, Archer? Alles in dieser Welt hat seinen Preis. Sie wollte mich doch haben, einen jüngeren Mann. Und sie bekam, was sie wollte. Von edler Seele stand nichts in unserem Ehevertrag. Und was werden Sie jetzt tun? Och, mich ausruhen und das Leben genießen. Janet Kilpatrick kann das nicht mehr. Sie ist ihretwegen umgebracht worden. Nicht aufregen, Archer. Janets Tod ist kein so großer Verlust für die Menschheit. Aber ein verdammt großer für Ihre Tochter, Sie Mistkerl! Meine Faust zerschmettert sein arrogantes Lächeln. Und ich lasse diesen Haufen Dreck hinter mir liegen, als ich langsam davongehe. Ein Jahr später konnte man übrigens in der Los Angeles Tribune lesen, dass auf den Tag genau, ein Jahr nach der Ermordung seiner Frau Ruth, Glenway Cave bei einem Unfall in der Nähe von Palm Springs ums Leben gekommen sei. In seinem neuen Ferrari. An diesem Unfall soll ein weiterer Wagen beteiligt gewesen sein. Doch weder das Auto noch seinen Fahrer habe man bislang ermitteln können. Naja, an eine himmlische Gerechtigkeit habe ich noch nie geglaubt. An irdische Gerechtigkeit, bei der man allerdings meist selbst noch etwas nachhelfen muss. Dann schon weit eher. Mörder ohne Waffe. Ein Kriminalhörspiel nach der Erzählung Wild Goose Chase von Ross MacDonald. Aus dem Amerikanischen von Hubert Daimann. Hörspielbearbeitung Hans Bräunlich. Musik Peter Keitzer. Mit Christian Brückner als Lou Archer und Frank Arnold, Linda Henke, Corinna Kirchhoff, Hans-Walter Klein, Michael Ludwig, Michael Mertens, Solveig Müller, Katharina Palm, Werner Rehm und Christian Steyer. Schnitt Hermann Leppich, Ton Lutz Pahl. Regieassistenz Frank Mehrfort. Regie Bärbel Jarchow-Frey. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001. Am nächsten Montag um 21.30 Uhr gibt es eine Ursendung. Verräter ist der Titel des Kriminalhörspiels von Dirk Joschok. Der fünfte Fall für Hauptkommissar Magnus und sein Team. Beim Überfall auf einen Spätkauf in Berlin-Neukölln wird der türkischstämmige Ladenbesitzer erschossen und die Kasse geplündert. Ist es die Gelegenheitstat eines Junkies oder steckt mehr hinter dem brutalen Mord? Schmerzen? Nee, geht schon. Wer Kamerad sein will, muss leiden. Gibst du auf? Komm, quatsch nicht, mach. Braver Krieger. Dein Bruder wird stolz auf dich sein. Du kannst ihm zeigen. Hat er sich bei dir gemeldet? Nee. Du lässt dich hängen, oder was? Wer ist das? Keine Ahnung, halt still. Polizei, öffnen Sie! Die Bullen, scheiße! Keine Panik, Kleiner. Ganz ruhig, okay? Ich mach das. Du bleibst hier in Deckung, alles klar? Okay. Was heißt, könnt ihr nicht lesen? Keine Bullen, Bettler, Bimbus. Mark Wedell? Wer will das wissen? Magnus, LKA, mein Kollege Nogard. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen. Wollt ihr ein Tattoo? Sie haben Ihren Wagen als gestohlen gemeldet. Na, und? Habt ihr ihn gefunden? Wir suchen noch. Was wollt ihr denn? Ihr Wagen ist geblitzt worden, 4:08 Uhr heute Morgen. Tatsächlich? 2 Minuten später haben Sie ihn als gestohlen gemeldet. Ah. Und? Wie haben Sie bemerkt, dass er gestohlen worden ist? Ah, ich habe aus dem Fenster geguckt. Da war er weg. Um 4 Uhr nachts. Früher Vogel fängt den Wurm. Kann irgendjemand bestätigen, dass Sie um die Zeit hier gewesen sind? Wieso muss das irgendjemand bestätigen? Gegen 4 Uhr ist in einem Spätkauf in der Ruprechtstraße in Neukölln ein Mann erschossen worden. Unweit der Kreuzung, an der Ihr Wagen geblitzt worden ist. Was habe ich damit zu tun? Kümmert euch lieber um den Wagen. Ich will ihn zurück. Also kann niemand bestätigen, dass Sie hier gewesen sind? Ist das hier ein Verhör oder was? Dann will ich einen Anwalt. Brauchen Sie einen? Das ist ein Rechtsstaat hier. Rechts oder rechts? Ich sag euch gar nichts mehr. Ist das ein Hakenkreuz da an Ihrem Hals? Schönen Tag noch. Angenehmer Zeitgenosse. Vorladen? Erstmal observieren. Verräter, Kriminalhörspiel von Dirk Joschok. Ursendung am nächsten Montag, das ist der 14. Dezember um 21.30 Uhr. Bis zum Beginn von Studio 9 Kompakt bleibt uns jetzt noch Zeit für ein musikalisches Geräusch, ein Stück aus unserer Reihe Sonarisationen. Wie klingt der Klimawandel? Diese Frage hat sich ein Team aus Künstlern und Wissenschaftlern gestellt. Für Deutschlandradio Kultur haben sie Klimadaten in Klänge umgesetzt. Ihr Werkzeug ist eine radiophone Klanginstallation namens Klimaanlage. Sie basiert auf einer Modellrechnung für die Zeit von 1950 bis 2100. Ein Jahr in der Wirklichkeit entspricht dabei 6 Sekunden in der Verklanglichung. Niederschlag wird über Tropfgeräusche dargestellt, Wind über Rauschen, Sonneneinstrahlung über klingende Saiten, Temperatur über Knistern und Rascheln, die CO2-Konzentration über einen pulsierenden hohen Ton. Entwickelt wurde die Klimaanlage von den Klangkünstlern Werner und Sukandar Kartadinata gemeinsam mit den Sonofikationsforschern Katharina Vogt und Thomas Herrmann. Weitere Informationen finden Sie auf den Webseiten deutschlandradio.de, Verzeihung, deutschlandradiokultur.de und klima-anlage.org. Hören Sie nun noch einen kurzen Moment wenigstens, wie das Klima in Mitteleuropa klingt.